Laut Meldungen der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News hielten die Organisationen in der Stadt Uiseongbu bezüglich Gyeonggi, darunter die Maßnahmeversammlung Uiseongbu für die Klärung der Wahrheit der Katastrophe des Schiffes Sewol und die Uiseongbu-Direktion der Bewegung für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye aus Anlass des 1000. Tages des Schiffsunglücks am 8. Januar in einer Schule in der Stadt eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Schiffes Sewol ab. Dabei forderten sie die Präsidentin dazu auf, sich für die Katastrophe des Schiffes zu verantworten und sofort zurückzutreten.